Okay. Hier bin ich wieder, dieser Rapper, der auf alles scheißt, der auf jede Frage, die du hast, darauf eine Antwort weiß. Ich bin das Alpha, das Maximum an Überheblichkeit, und ich pflaster auf meinen Weg, ich komm an jedem Stein auch vorbei. Vorbei ist die Zeit, wo ich hängen blieb, denn ich bin gereift, während ihr noch hängt, wie dieser Mr. Hanky. Scheiße an Rosetten, ihr seid Kinder, die noch schlafen, und ihr solltet man nicht wecken. Und ihr könnt nicht rappen, aber mir die Kerbe lecken. Bin von Spasten enttäuscht, von Hass überhäuft. Lässt sich krass hier besäuft, bis das Fass überläuft. Wörtlich zu nehmen, ich würd mich benehmen. Wenn alles untergeht, wird's egal, wo wir stehen. Das sind ganz heikle Themen, die ich ansprechen muss. Ich kann das nicht sehen, wie sich jeder hier benutzt. Ich mach Schluss mit dem Drumherum-Gerede. Denn ich hab auch manchmal Lust auf Gehate. Muss die Augen offen halten, weil ich glaube, dass wir bald den ganz Vertrauten in der kalten Welt nur sehen, wie die Gestalten einer Fantasy-Story. Fiktiver Stoff, ich weiß, du kennst es, wenn es heißt, ich fiktiv ins Loch. Alles Fantasy, das ist deine Vorstellungsgabe, du trinkst Hennessy. Und auch jedes Wort wird ne Plage, doch ich kenne sie. Ich hör dir zwischen deinen Zeilen, denn inzwischen bin ich ein King im Mischen des Rhymes. Ich wische mir die Tränen ab, ich hatte das Leben satt. Doch jetzt mach ich jeden platt und zeig, was ich zu geben hab, und heb mich ab. Ich bleib auf dem Boden dank der Schwerkraft, auch wenn ich es schwer hab. Ich will Ruhm und Ernt, Hass, schmerzhaft. Doch ich nehm es mit nem Lächeln hier. Siehst du, wie die ganzen Fotzen nach mir hecheln dir? Das ist Action pur, Zähne fletschen heißt es nur, wenn ich dich in einer Tour runterputze wie ne Hur. Indianer Ehrenwort, im Nirvana lernen dort, rappen aber gern Mord. Doch ich bleib im Fernort. Fantasy, das ist das Stichwort zum Abschied. Licht aus und Schlaf, Dieb, ich bleibe wach, hi.